Prophetische Andacht am 22.03.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Ununterbrochene Freude. Hallo, liebe Freunde, wir sind wieder zurück. Ich bin heute mit einem bestimmten Gedanken im Kopf aufgewacht. Und als ich meine Zeit mit Jesus verbrachte, konnte ich die Worte einfach nicht loswerden. Sie kamen immer und immer wieder hoch. Dies sind die Worte: Herr, du bist so viel besser, als Worte jemals sagen können. Wenn bestimmte Worte immer wieder aus deinem Geist herausquellen, fragst du dich irgendwann, was sage ich da eigentlich? Genau das habe ich heute erlebt. Herr, du bist so viel besser, als Worte jemals beschreiben können. Ich habe immer weiter darüber nachgedacht. Wisst ihr, Religion versucht immer wieder, die Güte Gottes in Frage zu stellen. Wo war Gott als? Wenn Gott gut ist, warum? Solche und ähnliche Fragen, die in Wirklichkeit die Güte Gottes in Frage stellen, tauchen ständig auf. Und ich bin so sicher, dass dies eine Absicht von Religion ist. Wenn wir nicht wachsam sind, werden unsere Herzen sehr schnell daran zweifeln, wie gut Gott tatsächlich ist. Ich habe gestern gesagt, dass unser Handeln immer von der Identität abhängig ist, die wir in uns selbst wahrnehmen. Dasselbe gilt bei Gott. So wie du ihn wahrnimmst, wirst du mit ihm interagieren. Wenn du nicht erkennst, dass er besser ist, als all die Worte der Welt zum Ausdruck bringen können, dann wirst du auf dieser Basis mit ihm interagieren. Du wirst ihm mit Zweifeln begegnen und versuchen, ihn von etwas zu überzeugen, das du dir wünschst. Und plötzlich basiert deine ganze Beziehung mit Gott auf einer falschen Wahrnehmung. Das ist so gefährlich. Gestern haben wir über Römer 5 gesprochen. Eigentlich wollte ich über viel mehr Verse sprechen, aber ich bin bei Vers 1 hängen geblieben, denn allein dieser Gedanke, dass wir vor Gott gerecht sind, schenkt uns diesen perfekten Frieden. Wenn ich nicht im vollkommenen Frieden mit ihm bin, bin ich auch nicht im vollkommenen Frieden mit mir selbst. Und wenn ich nicht im vollkommenen Frieden mit mir selbst bin, habe ich keinen vollkommenen Frieden mit den Menschen um mich herum. Denk darüber einmal nach. Wir sind nicht in Frieden mit uns selbst, weil wir keinen Frieden mit Gott haben. Deshalb versuchen wir ständig, unseren Frieden mit Gott auf religiöse Weise zu erhalten, anstatt einfach zu akzeptieren, dass alles okay ist. Doch schaut, was Paulus weiterschreibt. Ich habe dies in der Passion-Übersetzung gelesen und gedacht, niemand kann das schöner beschreiben. Schaut euch nur Vers 2 an. Unser Glaube garantiert uns den permanenten Zugang zu dieser herrlichen Güte, durch die wir eine perfekte Beziehung mit Gott erhalten haben. Wodurch hast du eine perfekte Beziehung mit Gott erhalten? Was garantiert sie dir? Dein Glaube. Dein Glaube an was? Erinnere dich, wenn etwas nicht direkt in der Bibel steht, dann lies den Kontext. Ganz am Anfang steht: Unser Glaube an Jesus überträgt Gottes Gerechtigkeit auf uns. Das heißt, dein permanenter Zugang zu Gottes Güte entsteht durch deinen Glauben an Jesus und an das vollbrachte Werk am Kreuz. Warum erleben wir dann nicht mehr von Gottes herrlicher Güte? Gott ist so viel besser, als Worte jemals zum Ausdruck bringen können. Doch es gibt nicht viele Menschen, die diese wunderbare Güte tatsächlich erleben. Hört her, meine Freunde. Wenn euer Glaube an das, was Jesus am Kreuz getan hat, euch diesen Zugang garantiert, dann habt ihr in dem Moment ein Problem, indem ihr euren Glauben auf irgendetwas oder irgendjemand anderes setzt. Ich bekomme jeden Tag viele, viele Anfragen von Menschen, die Gebet haben wollen. Ich habe zu meinem Medienteam gesagt, dass ich für jede Person beten werde, die krank ist. Und wir haben schon viele Zeugnisse über Heilungen erhalten. Ich bete für jede einzelne Person, die Heilung braucht, mit Namen und auch dann, wenn die Mutter oder jemand anderes Heilung benötigt. Doch es gibt auch viele Menschen, die mich darum bitten, für dieses oder jenes zu beten, und dann nennen sie ihren eigentlichen Grund dafür. Sie glauben, wenn ich bete, habe ich einen größeren Zugang zu Gott, weil ich diese enge Beziehung mit ihm habe. Deshalb wird Gott antworten. Ich sage zu diesen Leuten, tut mir leid, ich kann nicht für dich beten, denn du setzt deinen Glauben nicht auf die wunderbare Güte Gottes in Jesus Christus, sondern auf mich. Der einzige Zugang zu Gottes herrlicher Güte ist Jesus Christus. In dem Moment, in dem du dein Herz davon überzeugst, dass diese herrliche Güte Gottes für dich verfügbar ist und du mich nicht zwischen dich und Jesus stellst, wirst du seine Güte ständig erleben. Was meinst du mit ständig, Reinhard? Ich gehe gerade durch eine schwere Zeit. Darüber sprechen wir nachher noch, falls wir Zeit haben. Sonst sprechen wir morgen darüber. Wir bringen so viele Dinge durcheinander. Schaut, wenn ich mein Herz erst einmal davon überzeugt habe, dass Gott nur herrlich und freundlich, gut und wunderbar ist und dass ich durch Jesus 24 Stunden am Tag Zugang zu dieser herrlichen Güte habe, werden sich meine Erfahrungen enorm verändern. Ich hoffe, ihr könnt das ergreifen. Am Ende des Tages erlebst du nicht das, was Gott für dich hat, sondern das, was dein Herz glaubt. Habt ihr das verstanden? Letztendlich erlebst du nicht das, was Gott für dich hat, du erlebst das, was dein Herz glaubt, das Gott für dich hat. Gott hat dieselbe herrliche Güte für alle Menschen auf dieser Welt. Warum haben manche dann Glück und andere nicht? Ach, du hast so viel Glück und ich bin so unglücklich. Ihr müsst begreifen, dass ich Zugang zu Gott durch mein Herz habe. Jesus hat jedem den Zugang zu Gottes herrlicher Güte gegeben. Doch wenn mein Herz es nicht glaubt, werde ich es nicht erleben. Mein kontinuierlicher Glaube an Jesus Christus, der mir den Weg geöffnet hat, schenkt mir permanenten Zugang zu seiner Güte. Was würde passieren, wenn wir unseren Tag nicht damit beginnen würden, dass wir mit Gott über all unsere Probleme sprechen, sondern wenn wir stattdessen mit unserem Herz über Gottes Güte reden würden? Was, Reinhard, du sprichst mit deinem Herz? Ja, sehr viel, ständig. Ich spreche nicht mit Gott über meine Probleme. Darüber muss ich nicht mit ihm reden. Er weiß das alles. Dies war eine meiner größten Offenbarungen, die mir geholfen hat, mir keine Sorgen mehr zu machen. Ich erinnere mich noch daran, als Gott eines Tages zu mir sagte, Reinhard, bitte lehre mein Volk, ihr Leben aus einer himmlischen Perspektive zu betrachten. Und bitte lehre sie, nicht über die Berge zu sprechen, sondern zu den Bergen zu sprechen. Wir sprechen den ganzen Tag lang mit Gott über unsere Probleme und wundern uns dann, warum wir nur Probleme erleben. Reinhard, ich bitte ihn, sie zu lösen. Genau das ist das Problem. Dabei fokussieren wir uns immer noch auf das Problem. Der einzige Unterschied ist, dass wir Gott in die Gleichung einbeziehen. Was wäre, wenn du ihn für seine Güte preisen würdest? Was würde dann passieren? Ich fordere dich heraus. Erwähne deine Probleme in den nächsten 21 Tagen nicht ein einziges Mal gegenüber Gott. Erlaube es dir nie, vor Gott zu kommen und über deine Probleme zu sprechen. Stattdessen sprichst du mit ihm in den nächsten 21 Tagen über seine herrliche Güte. Suche dir ein paar enge Freunde, die mit dir leben, wie zum Beispiel deine Familie, und erzähle ihnen, Leute, ich habe mich auf eine Herausforderung von Reinhard eingelassen. Ich werde 21 Tage lang nicht mit Gott über meine Probleme sprechen. Ich darf mit Gott nur über seine herrliche Güte sprechen. Und falls ich an einem Tag versage, muss ich wieder von vorne anfangen. Ich sage euch, wenn diese 21 Tage hinter euch sind, habt ihr eine Gewohnheit entwickelt. Bitte die Personen, denen du vertraust und die dich lieben, dass sie dich jeden Tag fragen, hast du heute mit Gott über dein Problem gesprochen? Und wenn du dies getan hast, fängst du wieder von vorne an. Aber Reinhard, wenn ich nicht über Probleme sprechen kann, worüber soll ich dann mit Gott reden? Wie soll ich beten? Ist es nicht seltsam, dass wir denken, Lobpreis sei kein Gebet? Ist es nicht merkwürdig, dass wir so eine religiöse Vorstellung von Gebet haben? Wir kritisieren die Katholiken, die mit ihrem Rosenkranz herumlaufen und ständig dasselbe Gebet wiederholen. Gegrüßet seist du, Maria. Doch in Wirklichkeit tun wir Evangelikalen genau dasselbe. Wir haben nur keinen Rosenkranz. Doch wir sprechen mit Gott jeden Tag über dasselbe Problem, immer und immer wieder. Was ist da der Unterschied? Das ist ein religiöses Gebet. Es sieht nur ein bisschen netter und weniger religiös aus. Doch es ist dasselbe, oder etwa nicht? Du sagst also Folgendes. Herr, ich preise dich für deine herrliche Güte. Herr, ich preise dich, weil du nur gut und perfekt bist. Das hast du uns durch Jesus Christus gezeigt. Herr, ich erhebe deinen wunderbaren Namen, der absolut wunderschön ist. Mir fehlen die Worte, um deine Güte zu beschreiben. Wenn du nicht mehr weißt, wie du ihm danken und ihn für seine Güte preisen kannst, hörst du auf zu beten. Du redest mit ihm nicht über deine Probleme oder die Probleme deiner Freunde. Und anschließend redest du mit deinem Herz. Wie macht man das? Du kommst zur Ruhe und verbindest dich in deinem innersten Wesen mit deinem Herz. Es ist die Verbindung zwischen dem Körper und dem Geist. David sprach mit sich selbst. Er sagte, mein Herz sei fest in dem Herrn. Ich weiß, in einigen Übersetzungen steht an dieser Stelle Seele, doch in Wirklichkeit sagte David mein Herz. Du tust dasselbe und sagst, mein Herz, hör auf, so ängstlich zu sein. Der Herr ist gut und seine Gnade währt ewiglich. Er ist wunderschön und er ist freundlich. Entspann dich, mein Herz. Schau, wie gut er ist. Wenn du das 21 Tage lang machst und sich dein Leben nicht verändert, werde ich dir etwas geben. Haha, ehrlich, tu dir selbst diesen Gefallen. Verändere die Art, wie du deine Beziehung mit Gott lebst. Und seht her, hier ist die Prämie. Was für eine unvorstellbare Freude bricht in uns hervor, wenn wir permanent unsere Hoffnung feiern, dass wir Gottes Herrlichkeit erleben können. Ihr wisst ja, Gottes Herrlichkeit ist Gottes Güte. Ich habe darüber bereits gesprochen. Dies ist das Geschenk, das ihr erhalten werdet. Wenn ihr 21 Tage lang kein einziges Mal mit Gott über eure Probleme oder die Probleme eurer Freunde sprecht und ihn stattdessen preist und ihm für seine herrliche Güte dankt und darüber hinaus mit eurem Herz über seine herrliche Güte redet, werdet ihr folgendes Resultat erzielen. Eine unvorstellbare Freude bricht aus unserem Innern hervor, wenn wir immer weiter unsere Hoffnung feiern, dass wir seine Herrlichkeit erleben können. Seht euch mein T-Shirt an, darauf steht Beklagen auf Portugiesisch. Wir haben dieses T-Shirt selbst entworfen. Den ersten Teil des Wortes haben wir durchgestrichen. Ich habe das bewusst in Rot getan. Auf Portugiesisch macht das Sinn, auf Deutsch nicht. Das ganze Wort heißt also beklagen, doch dieser zweite Teil des Wortes bedeutet Liebe. Das heißt, anstatt uns zu beklagen, lieben wir. Es gibt kaum einen stärkeren Begriff für Unglauben als Klage. Wir denken, dass wir Gott mit vielen von unseren Gebeten Freude bereiten, weil wir mit ihm über unsere Probleme sprechen. Wir wenden uns an ihn und nicht an andere Menschen. Doch ich sage euch eines: Viele von unseren Gebeten, in denen wir mit Gott über unsere Probleme sprechen, sind in Wirklichkeit Klagen. Denn wir beschweren uns darin über unsere Probleme. Wir stellen dies nur netter dar, damit es sich nicht so übel anhört. Eine der gravierendsten Ausdrucksweisen von Unglauben sind Klagen. Warum? Weil du nicht an das vollbrachte Werk des Kreuzes glaubst. In Wirklichkeit bringst du deinen Glauben zum Ausdruck, dass das Problem größer als die Lösung ist. Und das ist Unglauben. Was würde passieren, wenn wir jede Klage, die wir vorbringen wollen, in eine Danksagung verwandeln würden? Was würde passieren, wenn wir uns nicht mehr bei Gott beklagen und sagen: Herr, schau dir meine Frau an, bitte verändere sie, sondern stattdessen sagen: Vater, ich danke dir, dass du meine Frau so leidenschaftlich und tief liebst. Ich danke dir, dass du so gut zu ihr bist. Deine bedingungslose Liebe für sie ist so perfekt und ich danke dir, dass ich sie auf dieselbe Weise lieben kann. Ich sage euch, sehr viel würde sich verändern. Wenn wir jede Beschwerde in eine Danksagung verwandeln, würde sich vieles verändern. So viele Menschen leben ein Leben, in dem es keine Freude gibt. Was machen sie deshalb? Sie tun alles Mögliche, um dies zu ändern. Sie brauchen ständig äußere Dinge, um das zu erfüllen, was sich das Herz im Innern wünscht. Dies führt zu Abhängigkeiten. Keiner von uns wurde geschaffen, um Schmerzen zu erleiden. Wir wurden alle geschaffen, um Vergnügen zu erleben. Gott hat Adam und Eva niemals in den Garten gesetzt und gesagt: Leute, ihr werdet zwar ein paar Schmerzen erleben, doch ihr habt auch einige wunderbare Bäume, die ihr genießen könnt. In dieser sündhaften und falschen Welt, in der wir leben, gehört Leid einfach dazu. Doch das ist Teil der sündhaften und zerbrochenen Welt und nicht Gottes ursprünglicher Plan. Wenn dies Gottes ursprünglicher Plan gewesen wäre, hätte er ein bisschen Schmerz und Leid in den Garten Eden hineingelegt und er hätte dies auch in den Himmel hineingebracht. Doch im Garten Eden gab es so etwas nicht und es wird auch nicht im Himmel vorhanden sein. Deshalb ist Leid nicht etwas, das Gott möchte. Du musst das verstehen. Gott hat dich geschaffen, um Freude zu erleben. Weil unser Herz weiß, dass wir dazu erschaffen wurden, wird es immerzu nach Freude suchen. Und wenn wir sie nicht auf die Weise finden, die Gott für uns geschaffen hat, wird unser Herz uns an Orte führen, von denen wir glauben, dass wir dort Freude finden werden. Doch am Ende funktioniert das nicht. Und dies führt zu Abhängigkeiten. Denn wir erleben zwar einen Moment des Vergnügens, aber keine dauerhafte Freude. Denn wir haben Freude mit momentanem Vergnügen verwechselt. Momentanes, kurzfristiges Vergnügen ist abhängig von den Umständen. Doch Freude ist unabhängig von allen Umständen. Wie führen die meisten Christen ihr Leben? In dieser Hinsicht leider nicht sehr anders als die Welt. Oh, ich habe so große Freude in mir, denn ich habe gerade ein so schönes Erlebnis gehabt. Wenn wir eine gute Erfahrung gemacht haben, sagen wir: Hast du gehört, was gerade passiert ist? Gott ist so gut. Ich habe gerade dies gewonnen. Ich habe gerade jenes bekommen, mir wurde gerade dieser neue Job angeboten. Gott ist so gut. Ich habe noch nie gehört, dass jemand zu mir kam und sagte: Hey, Ich habe gerade meinen Job verloren, den ich so sehr geliebt habe. Gott ist so gut. Es macht mich jedes Mal traurig, wenn ich diese Reaktionen erlebe, aber ich sage nichts dazu, außer bei Menschen, die mir nahe stehen und bei denen ich die Freiheit dazu habe. Das letzte Mal, als etwas Schlimmes passiert ist, bist du zu mir gekommen und hast dich beklagt. Jetzt ist etwas Gutes passiert und du sprichst darüber, wie gut Gott ist. Das heißt, dann verändert sich Gott die ganze Zeit über. Seht ihr, was hier geschieht? Eigentlich sollten wir permanent unfassbar große Freude empfinden. Ja, permanent. Paulus hatte sie im Gefängnis oder als er betrogen wurde. Das hat sich in seinem Leben nie verändert. In Apostelgeschichte 16,25 pries und lobte er Gott im Gefängnis, während ihm das Blut herunterlief. Anstatt Freude als etwas zu betrachten, dem wir nachjagen, müssen wir verstehen, dass Freude eine Konsequenz ist. Echte Freude ist eine Konsequenz. Schaut, was in Römer 14,17 steht. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Der Kontext dieser Stelle sind religiöse Dinge. Das heißt, das Reich Gottes sind keine religiösen Dinge. Tu dies und das und lass die anderen Sachen. Es ist Gerechtigkeit. Darüber haben wir gestern gesprochen. Und Friede. Darüber haben wir ebenfalls gestern gesprochen, denn das steht alles in Römer 5, 1 bis 2. Und Freude im Heiligen Geist. Die Konsequenz eines Reich Gottes Lebens ist also Gerechtigkeit, Friede und Freude. Doch je mehr du der Freude nachjagst, desto weniger wirst du von ihr haben. Du wirst vorübergehendes Vergnügen erleben, aber keine dauerhafte Freude. Und was geschieht, wenn du Dinge nachjagst, die dir kurzfristiges Vergnügen bereiten? Abhängigkeiten entstehen. Überleg doch einmal, wenn man kurzfristigem Vergnügen nachjagt, können daraus nur Abhängigkeiten entstehen. Menschen, die abhängig sind, empfinden kurzfristiges Glück. Was ist so ein kurzfristiges Vergnügen? Zum Beispiel, du bist abhängig von Pornografie, weil du diese kurzfristige Erregung in deinem physischen Körper spürst. Du bist abhängig von Alkohol, weil du diesen Moment erlebst, in dem du all deine Schmerzen vergessen kannst. Du bist abhängig von Filmen, denn du erlebst dieses kurzfristige Vergnügen, wenn du abschalten und in eine andere Welt eintauchen und deine Probleme vergessen kannst. Seht ihr, all diese Abhängigkeiten haben mit etwas Kurzfristigem zu tun. Das Problem ist, dass ihr dieses Vergnügen immer weiter suchen müsst. Ist es also falsch, einen Film anzuschauen? Nein. Ich sehe mir ab und zu einen wirklich guten Film mit meiner Familie an, wie zum Beispiel King Richard über die beiden großen Tennisspielerinnen Venus und Serena Williams. Ein wunderschöner Film. Doch wenn dies eine Abhängigkeit wird, was bei vielen Christen der Fall ist, sie sind abhängig davon, Serien und Soaps anzuschauen. Das heißt, ich brauche diesen Kick, denn ich bin abhängig davon, dass ich aus meiner kleinen Welt fliehen und in ein vorübergehendes Vergnügen abtauchen kann. Du kommst niemals heraus, außer wenn du das mit dauerhafter Freude ersetzt. Schaut, was in Römer 5 steht. Was für eine unvorstellbare Freude bricht in uns hervor, wenn wir permanent unsere Hoffnung feiern, dass wir Gottes Herrlichkeit erleben können. Im Alten Testament in Nehemia 8,10 sind die Israeliten sehr deprimiert. Das ist eine interessante Geschichte. Und mitten in diesen Umständen sagte Nehemia: Leute, esst Fettes und trinkt Süßes. Er sagte damit im Grunde genommen, esst bei McDonald's und trinkt Cola. Doch weil sie das damals nicht hatten, sagte er, esst Fettes und trinkt Süßes. Ich hätte dir das schon früher sagen sollen, Daniel. Daniel sagt, ja, es ist eine Anweisung aus der Bibel. Reinhard, haha, ach Daniel, wir können mit der Bibel alles aussagen, was wir wollen, nicht wahr? Aber ernsthaft, Nehemia sagte Folgendes, esst Fettes und trinkt Süßes und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Hört her, ein kurzfristiges Vergnügen, durch welche Abhängigkeiten auch immer, wird dir niemals das geben, was dein Herz wirklich will. Selbst wenn es sich um christliche Abhängigkeiten handelt, und wir haben solche christlichen Abhängigkeiten tatsächlich, echte Abhängigkeiten, die wir unter uns akzeptieren. Doch nur Freude am Herrn wird dein Herz zufriedenstellen. Die Freude darüber, dass Jesus dir seine herrliche Güte 24 Stunden am Tag zugänglich gemacht hat. Diese Freude ist eine Konsequenz. Ich erinnere mich, dass ich einmal zum Herrn gesagt habe, Herr, ich muss aufhören, mich auf dich zu fokussieren. Ich habe das wirklich gesagt. Entweder musst du dieses Gefühl der auffallenden Freude in mir beenden oder ich muss aufhören, mich auf dich zu fokussieren, denn ich weiß nicht, ob mein physischer Leib solche starken Gefühle der Freude aushalten kann. Wisst ihr, manchmal erlebe ich so starke Gefühle der Freude, dass ich denke, mein Herz hört gleich auf zu schlagen. Und das hat nichts mit den Umständen zu tun, durch die ich gerade gehe. Es gab solche Momente in unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen, als ich einfach beobachtete, was der Geist Gottes unter den Schülern tat. Ich saß auf meinem Stuhl und erlebte so starke Gefühle der Freude und des Friedens. Hast du das nicht auch erlebt? Ja, natürlich. Es ist diese Mischung aus Freude und Frieden. Gott ist so gut. Er möchte, dass wir ständig in diesem Zustand leben. Doch diese Freude wird nicht aus dir hervorbrechen, wenn du nicht permanent deine Hoffnung feierst, dass du Gottes Güte erleben kannst. Du musst aufhören, dich bei Gott über deine Probleme zu beklagen. Du musst seine Güte entdecken. Wenn du über die Bibelstellen in Römer, Epheser, im Grunde genommen aus sämtlichen Briefen, meditierst und in den Evangelien nachliest, wie Jesus handelte und liebte und sich kümmerte, wie herrlich er ist und wie gut und freundlich. Und wenn das zum Anknüpfungspunkt in deiner Beziehung mit dem Vater wird und du seine Güte und Freundlichkeit durch Jesus Christus feierst, dann kann dies kein anderes Resultat hervorbringen als eine hervorbrechende Freude aus deinem Innersten. Du musst also unbedingt permanent seine große Herrlichkeit feiern, die seine Güte ist. Und eine große Nebenwirkung eines solchen Lebens ist eine komplette Veränderung deiner Perspektive. Unsere Probleme sehen oft so riesig aus und Gott sieht so klein aus, weil wir ständig mit ihm über unsere Probleme sprechen. Was wäre, wenn wir unsere Probleme zwar nicht ignorieren, aber einfach auf sie schauen und uns keine Sorgen darüber machen würden? Stattdessen schauen wir auf die Schönheit Gottes. Selbst wenn das faktisch überhaupt nichts ändert, denn du kannst Gott nicht freundlicher oder besser machen, das kannst du nicht. Und du kannst deine Probleme auch nicht kleiner machen, als sie tatsächlich sind. Faktisch ändert sich also gar nichts. Aber weißt du, was sich verändert? Deine Perspektive. In deiner Perspektive wird Gott dadurch freundlich, gut und groß. Und das Problem wird im Vergleich zu seiner Güte klein. Erinnerst du dich, dass ich am Anfang gesagt habe, ihr werdet entsprechend der Identität handeln, die ihr über euch selbst wahrnehmt, und ihr werdet so mit Gott in Beziehung treten, wie ihr ihn wahrnehmt? Wenn ich ihn also als perfekt, herrlich, liebevoll, freundlich und gut wahrnehme, denkst du, dass mir dann irgendein Problem tatsächlich den Schlaf rauben kann? Selbstverständlich nicht. Ich hoffe, ihr empfindet das nicht als Prahlen, denn ich bin ein ganz normaler Mensch. Aber ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, wann ich zum letzten Mal wegen eines Problems nicht schlafen konnte. Doch ich erinnere mich an sehr viele Nächte, in denen ich wegen der Güte Gottes nicht schlafen konnte, weil die Freude Gottes mein Herz so sehr eingenommen hatte. Ich wache um 2 Uhr morgens auf und bin überwältigt von seiner Schönheit und seiner Güte, Freundlichkeit und Liebe. Das hat mir in vielen Nächten den Schlaf geraubt. Also, meine Freunde, die 21-Tage-Herausforderung steht. Suche Menschen in deinem Umfeld und sag zu ihnen: Hey, du bist mein Freund, ich möchte dir gegenüber Rechenschaft ablegen. An 21 Tagen in Folge ist es mir nicht erlaubt, mich zu beklagen, und ich werde nicht einmal mit Gott über meine Probleme sprechen und auch nicht über die Probleme der Menschen um mich herum, um die ich mir Sorgen mache. Stattdessen werde ich jeden Tag mit Gott über seine Freundlichkeit und Güte sprechen. Ich werde ihn preisen und ihm jeden Tag dafür danken, wie wunderbar, gütig und herrlich er ist. Und außerdem werde ich jeden Tag mit meinem Herz reden und zu ihm sagen: Mein Herz, schau auf die Güte Gottes. Mein Herz, Gott ist wunderschön, er ist gütig, er ist herrlich. Mein Herz, hör auf, ängstlich zu sein und feiere seine unvorstellbare, perfekte Güte. Und dann sagst du zu deinen Freunden: Du musst mich jeden Tag anrufen oder mir eine Nachricht schicken und mich fragen: Hast du dich heute beklagt? Hast du mit Gott über deine Probleme gesprochen? Und wenn du sagst: Oh ja, dann fängst du wieder mit Tag 1 auf deiner 21-tägigen Reise an. Wisst ihr was? Wir sollten uns alle 21 T-Shirts mit der Aufschrift "Beklage dich nicht" kaufen und sie während dieser Zeit tragen. Denn wenn wir dasselbe T-Shirt 21 Tage lang tragen würden, würde es stinken. Das ist nur Spaß. Fühl dich frei. Doch ich möchte dich wirklich auffordern, dich auf diese 21-tägige Herausforderung einzulassen und eine Gewohnheit zu entwickeln. Ich garantiere dir, das Ergebnis wird eine Explosion der Freude in deinem Inneren sein, die sich manifestieren wird. Wir alle wollen diese Freude. Wer möchte keine explosive Freude haben? Das will doch jeder. Doch die Bibel zeigt uns immer wieder ganz deutlich, dass wir sie nur durch Jesus bekommen können. Schaut, wie deutlich diese Aussage ist. Unser Glaube an das, was Jesus am Kreuz getan hat, hat uns permanenten Zugang zu dieser herrlichen Güte garantiert, durch die wir eine perfekte Beziehung mit Gott erhalten haben. Die Konsequenz davon ist, dass diese unvorstellbare Freude aus unserem Innern hervorbricht. Wann bricht sie hervor? Wenn wir permanent unsere Hoffnung feiern, dass wir Gottes Herrlichkeit erleben werden. Wenn du Gottes unvorstellbare Güte nicht immer weiter feierst, wird die Freude nicht in dir hervorbrechen. Leute, es ist Partyzeit. Partyzeit unter bestimmten Voraussetzungen. Eine Partyzeit, die auf die herrliche Güte Gottes ausgerichtet ist. Dankt ihm. Dankt ihm für seine Güte und sprecht mit eurem Herzen. Und ich garantiere euch, wir werden Zeugnisse erhalten, die uns schockieren. Leute, wir lieben euch und erinnert euch, abgesehen davon, dass ihr Gottes Güte feiert und mit eurem Herzen spricht, legt Geld in euer Kästchen für Daniels Hochzeit. Vergesst das nicht. Danke, wir sehen uns morgen.